Gespräch 3. Guten Tag. Sind Sie die Eltern vom Julian? Ja. Ja. Mein Name ist Norberger. Ich bin die zuständige Oberärztin. Und, was meinen Sie? Aktuell geht es ihm ja wieder etwas besser. Das Fieber ist ja auch nicht weiter gestiegen. Richtig. Wir wollen ja morgen früh nach Spanien und wegen der Bauchschmerzen, also die hat er schon öfter, bevor wir losfahren, wissen Sie? Morgen besuchen wir erst Oma und Opa, die freuen sich auch schon gewaltig. Ich glaube, mit ihrer Abreise morgen früh, das halte ich für keine so gute Idee. Ach so, wie? Das, was Sie und auch Julian geschildert haben und auch die Untersuchungen deuten auf eine Blinddarmentzündung hin. Ich habe deshalb meinen Kollegen von der Chirurgie gebeten, sich Julian ebenfalls anzuschauen. Wie kann denn das sein? Er war doch jetzt 2 Wochen im Zeltlager, da war alles gut. Die haben den ganzen Tag Fußball gespielt, der Junge ist immer fit. Es gibt einen Entzündungswert, den wir im Blut messen können und der zeigt uns, dass bei Julian Zeichen einer Entzündung vorliegen. Aber er muss doch nicht operiert werden.